Seltene Tiere. Ein Hörspiel der Audionauten. Mensch, also heute läuft's. Wenn nur der Himmel draußen nicht so grau wäre. Aber so ist es halt. Ach, meine Tochter hat noch nie einen blauen Himmel gesehen. Verzeihung, gibt es auf die Kisten hier Rabatt? Ab 2 Kisten bekommen Sie 10% Rabatt. Ah, okay. Hey, Roland, kannst du die Atmo-Kassette wieder anschmeißen? Bitte, das erinnert mich so an früher. Ja gut, Kai, aber sag mal, wie kann das nur sein, dass du so viel verkaufst? Dein Schmetterling ist doch eigentlich Schrott. Ich mach doch alles richtig und trotzdem kommt keiner. Meine Sachen sind immer tipptopp und hochwertig. Sind dann 25 Öcken und 2. Viel Spaß damit. Na, weil du deinen Mund nicht aufkriegst. Du bist ein schlauer Typ, aber deine Performance ist halt low. Ich hab dir schon oft genug angeboten, dass ich dein Zeug mitverticke. Huch, tada. Schon alles verkauft. Mensch, der hat schon wieder alles verkauft. Du, Roland, ich hab übrigens Probleme mit dem Nachschub. Könntest du mir nicht helfen? Das traust du, dich zu fragen. Hast du erzählt, ich würde nur schlechtes Zeug verkaufen? Hä? Ich hab nur gesagt, was sowieso alle wissen, nämlich, dass du vielleicht nicht der beste Verkäufer bist, aber nicht, dass du schlechte Ware verkaufst, okay? Dabei bist du doch derjenige, der billiges Spielzeug verkauft. Ich bin derjenige, der lediglich Sachen verkauft, die sich alle leisten können. Pass auf, du hast ja auch ein bisschen recht. Ich überlege jetzt schon seit einer Weile, auch mal außerhalb des Billigpreissegments aktiv zu werden. Sagen Sie, haben Sie noch Schmetterlinge da? Die sind ausverkauft, aber nächste Woche vielleicht wieder. Vielleicht. Schade. Meine Schmetterlingsspielzeuge sind alle verkauft. Und ich habe nur noch ein Dutzend Butterfly-Templates ohne Betriebssystem. Du bist doch so ein Software-Genie. Kannst du nicht ein OS schreiben, damit diese Schmetterlinge funktionieren? Oder du rekonstruierst die Software in einem der Dinger. Das wird ja keiner mitkriegen. Du meinst Reverse Engineering? Ich weiß nicht genau. Vielleicht? Ja, wenn das so heißt, dann meine ich das wahrscheinlich. Wenn das klappt, dann brauchen wir aber noch mehr von den Dingern. Templates heißen die, Kai. Templates. Ach, das sind die Templates. Ich dachte, das ist der Name von den Schmetterlingen. Ich habe von den Schmetterlingen das OS kopiert und auf die Templates geschrieben. Die laufen alle. Top. Danke, Roland. Ich krieg auch noch ein paar neue bald, aber mit anderen Tieren. Maulwürfe, Eichhörnchen, Igel und weiß der Kuckuck was noch. Cool, aber erzähl den Leuten bitte nichts vom Reverse Engineering. Hab ich schon wieder vergessen, was das war. Umso besser. Ich meine, dass ich das gemacht habe. Es soll so aussehen, als seien die Schmetterlinge eine normale Lieferung. Das ist doch selbstverständlich. Ich will mir doch nicht selbst ins Bein schießen. Außerdem schulde ich dir was. Du schuldest mir nichts. Wenn du es für dich behältst, verplapper dich auch nicht bei deiner Familie. Hörst du? Hand drauf. Schlag ein. Guck mal, ein Schmetterling. Ah, ist das ein echter? Er fliegt da einfach hier so rum. Das ist ja mal ein Anblick hier in dieser grauen Einöde. Aber ich glaube eher, das ist einer von hier, diesen hier Modell 3000 Schmetterlingen. Weißt du? Ich weiß gar nicht, ich glaube, eigentlich wusste ich gar nicht, dass die hier draußen so rumfliegen können, dass die überhaupt so programmiert sind. Ja, jetzt guck schon mal da, hey, sitzt er da auf dem Ast? Aber den hole ich mir. Ja, für meine kleine Tochter. Oh, schade, jetzt ist er weggeflogen. Oh, ich sehe ihn jetzt gar nicht mehr. So schnell schon wieder weg. Na, es ist schon schade, gell? Hallo, Roland. Meine Tochter hat was für dich gemalt. Hier, bitte. Danke, das ist ja schön bunt. Was hat denn deine Tochter da gemalt? Soll das etwa ein Containerschiff sein? Mensch, das ist doch ein Haus. Ich hab's falsch rumgehalten. Ach je, jetzt sehe ich's ganz klar. Ein Haus. Und wie laufen die Geschäfte? Super, hier ist noch dein Anteil von letzter Woche. Die neuen Dinger... Kai, die Templates... ...sind endlich gekommen. Sieh dir mal diesen Maulwurf an. Ein kleines Monster. Die Zähne vom Eichhörnchen sind aber zu groß. Sieht schon fast gruselig aus. Der Igel ist aber schon niedlich. Ja, mit den Tieren kann ich was anfangen. Ich freue mich schon wieder aufs Programmieren... aufs Bauen. Bis morgen Abend habe ich bestimmt ein paar von denen fertig. Kannst ja dann wiederkommen. Cool, danke. Bis morgen. Na denn, tschüssi. Hey, guck mal hier. Hier kommen auf einmal Knospen raus. Und wie kann das denn sein? Guck hier, Knospen, kleine Knöspschen. Nach so langer Zeit, das ist ja der Wahnsinn. Fängt jetzt hier alles wieder an zu leben. Brutal. Und da, guckst du hier, da läuft der Igel. Guck mal, erster Schmetterling, jetzt läuft hier ein Igel einfach so lang, guck. Komm, den schauen wir uns mal genauer an. Da gehen wir mal hin jetzt. Ganz langsam. Ja, guck, du kleiner Igel, dann guck mal mir hier. Oh, der Bein. Der schmort total durch. Ich glaub, der ist hin. Oh nee. Oh, hey. Lass uns lieber abhauen. Hier. Jetzt guckst mal da hier. Blüht da noch Pflanze. Mensch, das sieht aus wie ein Schneeglöckle. Das ist ein Schneeglöckle. So sieht ein Schneeglöckle aus. Das ist ja schön. Dass bei uns alles wieder anfängt zu blühen und zu wachsen, ne? dann haben wir alle noch eine Chance auf einen richtigen Neuanfang. Seltene Tiere, ein Hörspiel der Audionauten mit Christine Bauer, Christopher Grimm, Sandy Hempel, Matthias Noack, Roman Pauls, Richard Schumacher und Lena Weber. Ein Projekt der INAP Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des BFW MBH.